Das Testament der vergessenen Könige. Das Erbe Christi. Von Sebastian Mörk. Die verborgenen Abstammungslinien. Kapitel 1. Das Blut der Treue. Regen peitscht auf das Kopfsteinpflaster von Montmartre und verwandelt die sonst so charmanten Straßen in glitschige, tückische Pfade. Pater Antoine Dubois kämpft sich mühsam bergauf. Jeder Atemzug ist in der kalten Nachtluft sichtbar. Das alte Manuskript, das er unter seiner Soutane versteckt, drückt wie eine glühende Kohle gegen seine Brust. Seine Schuhe rutschen auf den nassen Stufen, die zur Sacré-Cœur führen, der majestätischen weißen Basilika, die wie ein Geist in der Pariser Nacht über ihm aufragt. Er blickt über seine Schulter. In der Dunkelheit ist nichts zu sehen, aber er weiß, dass sie da sind. Die Schritte, die ihm seit einer Stunde von Saint-Germain-des-Prés folgen, sind nicht nachgelassen. Nur noch ein bisschen weiter, flüstert er sich zu und umklammert den kleinen Messingschlüssel in seiner Hand so fest, dass er ihm in die Haut schneidet. Die prächtigen Kuppeln der Sacré-Cœur ragen über ihm empor und leuchten trotz des Regengusses hell gegen den Nachthimmel. Pater Dubois hat in ihrem Anblick immer Trost gefunden, aber heute Nacht spenden sie ihm keine Linderung. Er nimmt jetzt zwei Stufen auf einmal, seine alternden Beine protestieren. Das Manuskript verrutscht unter seiner durchnässten Soutane. 300 Jahre voller Geheimnisse, Blutlinien und Verrat drücken auf sein rasendes Herz. Eine Gruppe Touristen drängt sich unter Regenschirmen auf dem Platz darunter und lässt sich vom Wetter nicht abschrecken. Ihre Kameras blitzen auf die Panoramaaussicht über Paris. Pater Dubois erreicht keuchend die obere Terrasse. Der Regen klebt sein silbernes Haar an die Stirn, während er in seiner Tasche nach dem Zettel mit dem Namen sucht, seiner letzten Hoffnung. Die Schritte hinter ihm verstummen. Pater Dubois dreht sich um und blinzelt durch seine regennassen Brillengläser. Eine Gestalt steht oben auf der Treppe, das Gesicht im Schatten verborgen. Sie können dem Orden nicht entkommen, Pater. Die Stimme ist leise, fast sanft. Das Manuskript bitte. Sie verstehen nicht, was Sie da beschützen, sagt Pater Dubois und umklammert den Schlüssel fester, während er spürt, wie sich Blut mit dem Regenwasser in seiner Handfläche vermischt. Die Wahrheit muss. Die Wahrheit? Die Gestalt macht einen Schritt nach vorne. Ihre Wahrheit würde den Glauben selbst zerstören. Glaube, der auf Lügen aufgebaut ist, ist kein Glaube. Pater Dubois weicht zur Balustrade zurück und spürt, wie der kalte Stein gegen seinen Rücken drückt. Unten tummeln sich weiterhin Touristen, die nichts von dem Drama über ihnen ahnen. Das Manuskript. Die Gestalt streckt eine behandschuhte Hand aus. Pater Dubois schüttelt den Kopf. Ich habe dafür gesorgt, dass es die richtige Person erreicht. Die Gestalt bewegt sich mit unerwarteter Geschwindigkeit. Pater Dubois spürt Hände auf seiner Brust, einen kräftigen Stoß. Für einen Moment schwebt er in der Luft. Die Lichter von Paris breiten sich unter ihm aus wie gefallene Sterne. Er schreit nicht. Stattdessen formt er mit seinen Lippen ein letztes Gebet, während die Schwerkraft ihn zurückholt. Der Aufprall kommt mit einer widerlichen Endgültigkeit. Schreie brechen aus den Touristen hervor, als Pater Dubois Leiche in ihrer Mitte landet und sich unter seinem zerbrochenen Körper eine Blutlache bildet, die sich mit dem Regenwasser auf den alten Steinen von Montmartre vermischt. Seine rechte Hand bleibt geballt, zwischen den blutigen Fingern ist ein kleiner Messingschlüssel zu sehen. In seiner Tasche befindet sich ein einzelner Zettel mit dem Namen, der alles verändern wird, Eric Von. Eric Von starrt auf den Bildschirm seines Laptops, wo der Cursor am Ende eines unvollendeten Satzes vorwurfsvoll blinkt. In seiner kleinen Londoner Wohnung ist es still, nur gelegentlich fährt ein Auto auf der nassen Straße unter ihm vorbei. Drei leere Kaffeetassen bilden einen Halbkreis um seine Tastatur, archäologische Zeugnisse einer weiteren Nacht, die er damit verbracht hat, Deadlines einzuhalten. Der Artikel »Religiöse Symbolik in der modernen Politik« für eine kleine historische Fachzeitschrift reicht kaum aus, um seine Miete zu bezahlen. Wie tief ist er gefallen seit den Vorlesungssälen in Oxford, wo die Studenten einst an seinen Lippen hingen? Sein Telefon vibriert. Unbekannte Nummer. Von, antwortet er mit rauer Stimme, die vom Nichtgebrauch trocken ist. Monsieur Von. Eine Frauenstimme mit französischem Akzent. Hier ist Inspektorin Camille Rousseau von der Pariser Polizeipräfektur. Erik richtet sich in seinem Stuhl auf. Ja. Entschuldigen Sie die späte Stunde. Kennen Sie einen Pater Antoine de Bois? Der Name sagt ihm nichts. Nein, ich glaube nicht. Er wurde heute Abend tot aufgefunden. Wir vermuten Mord. Er hatte Ihren Namen und etwas, das wie Ihre E-Mail-Adresse aussieht, in seiner Tasche. Eriks Gedanken rasen. Ich habe noch nie von ihm gehört. Sind Sie sicher, dass er mich erreichen wollte? Erik von, ehemals Oxford University? Autor von Die Magdalene-Verschwörung? Bei der Erwähnung des Buches, das seine akademische Karriere zerstört hat, zieht sich sein Magen zusammen. Das bin ich. Dann sind wir uns sicher. Pater Dubois besaß ebenfalls einen Schlüssel. Wir glauben, dass er etwas Wertvolles bei sich hatte, aber wir haben nichts an ihm gefunden. Erik wirft einen Blick auf den Safe seines Vaters in der Ecke des Zimmers, der seit dem Tag der Beerdigung unberührt geblieben ist. Ein weiterer Schlüssel, ein weiteres Rätsel. Inspektor, ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich habe keine Verbindung zu diesem Priester. Vielleicht. Aber er war offensichtlich davon überzeugt, dass er eine Verbindung zu Ihnen hatte. Sie hält inne. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach Paris kommen könnten, um uns bei unseren Ermittlungen zu unterstützen. Eriks Blick wandert zu seinem Laptop-Bildschirm, zu dem halbfertigen Artikel, der ohnehin nicht die Rechnungen dieses Monats bezahlen wird. Wann würde ich gebraucht werden? So schnell wie möglich. Die Umstände des Todes von Pater Dubois sind ungewöhnlich. Wir glauben, dass Zeit eine Rolle spielen könnte. Nachdem er aufgelegt hat, sitzt Erik regungslos da und starrt auf den Safe in der Ecke. Seit 5 Jahren steht er dort, das letzte Geheimnis seines Vaters. Eine seltsame Symmetrie, der Schlüssel eines Toten in Paris, der Safe eines Toten in London. Er bucht einen Flug nach Paris für den nächsten Morgen und kehrt dann zu seinem Artikel zurück. Die Worte fallen ihm jetzt leichter, das Adrenalin schärft seinen Fokus. Bei Tagesanbruch hat er den Artikel fertig, packt eine kleine Tasche und steht vor dem Safe seines Vaters. Nicht heute, murmelt er und wendet sich ab. Ein Geheimnis nach dem anderen. Die Leichenhalle unter dem Hotel Dieu Krankenhaus riecht nach Desinfektionsmitteln und etwas anderem, etwas, an das sich Inspektor Rousseau trotz ihrer 15-jährigen Polizeikarriere nie gewöhnen konnte. Sie beobachtet Erik Waukens Gesicht, als der Pfleger das Laken zurückzieht. Pater Dubois liegt blass und regungslos da, sein Gesicht wirkt trotz seines gewaltsamen Todes überraschend friedlich. Der Schlüssel, den man in seiner Hand gefunden hat, liegt in einer Beweistüte auf einem Tisch in der Nähe. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nie getroffen haben? Rousseau mustert von aufmerksam. Ganz sicher. Erik beugt sich näher über die Leiche und nimmt mit dem Blick eines Historikers alle Details wahr. Obwohl er mir vage bekannt vorkommt. Vielleicht aus dem Fernsehen? Er war ziemlich bekannt für seine historischen Forschungen im Vatikanischen Archiv. Eriks Kopf schießt hoch. Die Vatikanischen Archive? Was war sein Fachgebiet? Frühes Christentum, glaube ich. Und mittelalterliche Kirchenbücher. Ein Ausdruck huscht über Eriks Gesicht. Erkenntnis? Interesse? Rousseau kann es nicht genau deuten. Wurde etwas bei ihm gefunden? Dokumentebücher? Nichts außer dem Schlüssel und dem Zettel mit ihrem Namen. Rousseau holt die Beweistüte hervor. Dieser Schlüssel ist ungewöhnlich. Sehr alt. Erik untersucht ihn durch die Plastikfolie. Messing, kunstvoll mit einem Symbol verziert, das er nicht erkennt. Woher kam er, als er getötet wurde? Wir glauben, aus der Gegend von Saint-Germain-des-Prés. Er hatte eine Wohnung in der Nähe. Haben Sie sie durchsucht? Heute Morgen. Nichts Ungewöhnliches, außer einem leeren Safe. Wir glauben, dass alles, was der Schlüssel öffnet, von seinem Mörder gestohlen wurde. Erik gibt die Tasche zurück. Warum haben Sie mich kontaktiert? Nur weil Sie meinen Namen gefunden haben, müssen Sie mich doch nicht extra nach Paris fliegen. Rousseau zögert. Pater Dubois war nicht irgendein Priester. Er war Mitglied einer historischen Kommission des Vatikans, die sensible Kirchenunterlagen untersuchte. Sein Tod hat die Aufmerksamkeit mehrerer interessierter Parteien auf sich gezogen. Darunter Interpol. den Vatikan selbst. Und jemand, der sich als Mitarbeiter des britischen Außenministeriums ausgab und ausdrücklich nachfragt, ob etwas gefunden wurde, das Pater Dubois mit britischen Staatsbürgern in Verbindung bringt. Eric denkt an seinen Vater, den MI6-Agenten. Zufall? Da ist noch etwas, fährt Rousseau fort. Auf Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, wie Pater Dubois wenige Stunden vor seinem Tod jemanden in einem Café trifft. Wir haben diese Person noch nicht identifiziert, aber sie holt ihr Handy heraus und zeigt Eric ein unscharfes Bild. Er scheint Pater Dubois etwas gegeben zu haben. Ein Buch oder ein Dokument. Das Bild ist unscharf, aber Eric kann erkennen, wie ein älterer Mann etwas, das wie eine Lederaktmappe aussieht, an Pater Dubois übergibt. Ich würde gerne seine Wohnung sehen, sagt Eric. Rousseau nickt. Das habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich sie zuerst hierher gebracht, um sicherzugehen, dass sie ihn wirklich nicht kannten. Und glauben Sie mir. Ich glaube, dass sie ihn nicht kannten, sagt sie vorsichtig. Aber ich glaube auch, dass sie etwas darüber wissen, warum er Kontakt zu ihnen aufgenommen haben könnte. Eric hält ihrem Blick stand. Ich bin Spezialist für frühchristliche Geschichte, insbesondere für alternative Darstellungen, die von der Kirche nicht gerne gesehen werden. Wenn Pater Dubois in den vatikanischen Archiven etwas gefunden hat, das die orthodoxe Geschichtsschreibung in Frage stellt, könnte ich jemand sein, an den er sich wenden würde. Obwohl ihr Buch diskreditiert wurde. Gerade weil es diskreditiert wurde. Jeder, der noch bereit ist, mit mir zu sprechen, verfügt wahrscheinlich über Informationen, die die Obrigkeit nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen will. Rousseau denkt darüber nach. Wir fahren zu seiner Wohnung. Aber verstehen Sie, Monsieur Von, ich erlaube Ihnen das, weil ich glaube, dass Sie zur Aufklärung dieses Mordes beitragen können, nicht, weil ich eine Schatzsuche nach umstrittenen religiösen Dokumenten unterstütze. Verstanden. Eric wirft einen Blick zurück auf die Leiche von Pater Dubois. Meiner Erfahrung nach, Inspektor, töten Menschen jedoch selten wegen Dokumenten, es sei denn, diese enthalten Wahrheiten, die jemand als bedrohlich empfindet. Die Wohnung von Pater Dubois liegt über einer kleinen Buchhandlung in einer schmalen Straße in der Nähe von Saint-Germain-des-Prés. Die Tür ist mit Polizeiband abgesperrt, das Rousseau mit einem Schlüssel aus ihrer Tasche öffnet. Der Raum ist bescheiden, aber elegant. Bücherregale säumen alle Wände, ein kleiner Schreibtisch steht unter einem Fenster mit Blick auf einen Innenhof. Nichts scheint unberührt, bis auf ein Gemälde, das schief über einem nun leeren Wandtresor hängt. Der Mörder wusste genau, wonach er suchte, sagt Rousseau. Sonst wurde nichts mitgenommen. Eric geht zu den Bücherregalen und überfliegt die Titel. Bibelwissenschaft, historische Texte, mehrere Bände zur mittelalterlichen Kirchengeschichte. Seine Finger gleiten über die Buchrücken und bleiben bei einem bekannten Titel hängen, seinem eigenen Buch, die Magdalene-Verschwörung. Er zieht es aus dem Regal. Die Seiten sind mit einer ordentlichen, präzisen Handschrift vollgezeichnet. Passagen über Blutlinien sind mehrfach unterstrichen. Er hat ihre Arbeit studiert, bemerkt Rousseau. Nicht nur studiert. Sehen Sie. Eric zeigt auf Notizen am Rand, Verweise auf andere Texte, zusätzliche Quellen, Korrekturen zu Erics eigenen Recherchen. Er hat es erweitert. Weiterentwickelt. Eric blättert zur Rückseite, wo Pater Dubois einen einzigen Satz geschrieben hat. Er hatte Recht mit der Blutlinie, aber Unrecht mit der Quelle. Was bedeutet das? Fragt Rousseau. Eric schüttelt den Kopf. Mein Buch legte nahe, dass historische Beweise darauf hindeuten, dass Maria Magdalena Kinder hatte, möglicherweise mit Jesus, und eine Blutlinie schuf, die im Geheimen weiterbestand. Die Kirche bezeichnete das als Blasphemie. Und dieser Priester war offenbar der Meinung, dass sie teilweise recht hatten. Aber in einem entscheidenden Punkt falsch. Eric untersucht weiter die Wohnung und geht zum Schreibtisch. Die Schubladen enthalten nichts Ungewöhnliches, Stifte, Papier, Quittungen. Aber unter der Tischplatte findet er einen kleinen Umschlag. Darin befindet sich ein Foto einer Manuskriptseite, die mit Symbolen bedeckt ist, die Eric nicht erkennt, und eine handschriftliche Notiz. Die Voynich-Verbindung. Finden Sie das Original an den unten angegebenen Koordinaten. Darunter stehen Zahlen, Längen und Breitengrade. Inspektor, ruft Eric. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kapitel 2. Erik starrt auf die Koordinaten in seiner Hand, während Rousseau seinen Gesichtsausdruck studiert. Sie erkennen etwas, sagt sie. Keine Frage. Nein, aber Erik fotografiert die Notiz mit seinem Handy. Ich muss das recherchieren. Das Voynich-Manuskript ist eine berühmte ungelöste Geheimschrift, ein mittelalterlicher Text, den niemand entschlüsseln konnte. Wenn Pater Dubois eine Verbindung gefunden hat. Rousseaus Handy klingelt. Sie nimmt den Anruf entgegen und ihr Gesichtsausdruck verhärtet sich, während sie zuhört. Ich verstehe. Ja, sofort. Sie beendet das Gespräch und wendet sich an Erich. Das war mein Vorgesetzter. Der Vatikan hat Vertreter geschickt. Ich soll sie zum Hauptquartier bringen, wo sie befragt werden. Bin ich jetzt verdächtig? Nein, aber sie sind sehr daran interessiert, warum Pater Dubois ihren Namen hatte. Sie zögert. Ich kann Ihnen 30 Minuten geben, bevor wir gehen. Nutzen Sie sie weise. Erik nickt dankbar und widmet sich wieder den Bücherregalen, während Rousseau nach draußen geht, um noch einen Anruf zu tätigen. Er fotografiert schnell die Seiten seines Buches mit den meisten Anmerkungen und sucht dann nach anderen Bänden, die Pater Dubois möglicherweise mit seinen Recherchen in Verbindung gebracht hat. In einem unteren Regal, teilweise hinter anderen Büchern versteckt, findet er ein abgenutztes Lederjournal. Die ersten Seiten enthalten Routineeinträge, Termine, Forschungsnotizen. Aber in der Mitte ändert sich die Schrift. Neben lateinischen Texten tauchen Symbole auf, die denen auf dem Foto ähneln. Der letzte Eintrag, datiert auf vor 3 Tagen, lautet: Bestätigung erhalten. Die Linie wird fortgesetzt. Muss von kontaktieren, bevor sie merken, was ich gefunden habe. Erik steckt das Tagebuch in seine Jackentasche, gerade als Rousseau zurückkommt. Zeit zu gehen, sagt sie. 3 Tage später landet Erik erschöpft und frustriert in Heathrow. Die Vertreter des Vatikans, angeführt von einem strengen Monsignore Alvarez von der Kongregation für die Glaubenslehre, hatten ihn stundenlang über seine Beziehung zu Pater Dubois ausgefragt. Erik behauptete, den Priester nie getroffen zu haben, und vermied es sorgfältig, das Tagebuch zu erwähnen, das er in seinem Gepäck versteckt hatte. Die Koordinaten führten zu einem abgelegenen Kloster in Nordspanien. Rousseau hatte ihm diese Information vor seiner Abreise in Paris widerwillig mitgeteilt und ihn gewarnt, sich fernzuhalten. Das ist eine Mordermittlung, keine akademische Schatzsuche, hatte sie gesagt. Aber Erik weiß es besser. Pater Dubois starb, als er etwas beschützte, das mächtig genug war, um dafür zu töten. London empfängt ihn mit typischem grauen Nieselregen. Seine Wohnung in Bloomsbury wirkt kleiner und schäbiger als bei seiner Abreise. Überall stapeln sich Bücher, auf ungewaschenem Geschirr sammelt sich Staub. Der Anrufbeantworter blinkt mit Nachrichten. 2 von seinem Verleger, der nach einem verspäteten Manuskript fragt, eine vom Geschichtsfachbereich der Universität Oxford wegen einer möglichen Teilzeitstelle als Dozent, aus beruflicher Höflichkeit, und 3 Anrufe, bei denen niemand gesprochen hat. Erik ignoriert sie alle, öffnet seinen Laptop und sucht nach Informationen über das Voynich-Manuskript. Der mysteriöse mittelalterliche Kodex, voller unbekannter Schriftzeichen und seltsamer Illustrationen, widersteht seit Jahrhunderten allen Entschlüsselungsversuchen. Welche Verbindung könnte er zu Pater Dubois Forschungen über Blutlinien haben? Pünktlich um 20.30 Uhr klingelt es an seiner Tür. Erik erstarrt. Niemand besucht ihn, schon gar nicht unangemeldet. Durch den Türspion sieht er eine Frau in den 30ern mit zurückgebundenem dunklem Haar, die trotz des milden Abends einen taillierten Mantel trägt. Professor Von, ruft sie durch die Tür. Ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Es geht um Pater Dubois. Erik öffnet die Tür, versperrt aber den Eingang. Wer sind Sie? Mein Name ist Sophia Reis. Ihr Akzent ist leicht spanisch. Ich vertrete jemanden, der mit Ihnen über Angelegenheiten sprechen muss, denen Pater Dubois vor seinem Tod nachgegangen ist. Die Polizei hat diese Informationen nicht veröffentlicht. Sie lächelt dünn. Das sagt Ihnen, dass ich Verbindungen habe. Darf ich hereinkommen? Entgegen seiner besseren Einsicht tritt Erik beiseite. Sophia tritt ein und mustert seine unaufgeräumte Wohnung mit einem abschätzenden Blick. Ihre Arbeit zu alternativen christlichen Erzählungen ist beeindruckend, sagt sie und nimmt ein Buch von seinem Schreibtisch. Umstritten, aber beeindruckend. Was wollen Sie, Ms. Reis? Mein Mandant hat Informationen über die Heilige Familie, die Sie interessieren könnten. Informationen, die Pater Dubois kurz vor seinem Tod entdeckt hat. Eriks Puls beschleunigt sich, aber er hält seine Miene neutral. Und wer ist Ihr Klient? Jemand, der Wert auf Diskretion legt. Er ist bereit, für eine Beratung großzügig zu bezahlen. Ich bin nicht zu kaufen. 20.000 Pfund für ein Treffen. Sie legt eine Visitenkarte auf seinen Schreibtisch. Morgen Abend, 21 Uhr. Ein privater Speisesaal an dieser Adresse. Erik rührt die Karte nicht an. Warum ich? Pater Dubois vertraute ihnen. Er glaubte, dass ihre Theorien über die Blutlinie der Magdalena in die richtige Richtung gehen. Mein Kunde stimmt dem zu. Wenn Ihr Kunde über wertvolle historische Informationen verfügt, warum veröffentlicht er sie dann nicht? Sophia lacht leise. Manche Wahrheiten sind zu gefährlich für akademische Zeitschriften, Professor. Manche Enthüllungen erschüttern Grundfesten. Nachdem sie gegangen ist, betrachtet Erik ihre Karte. Bis auf eine Adresse in Mayfair ist sie leer. Er sucht online nach ihrem Namen, findet aber nichts Bedeutendes. Eine Wegwerfidentität? Er wendet sich wieder dem Tagebuch von Pater Dubois zu und vergleicht die seltsamen Symbole mit Beispielen aus dem Voynich-Manuskript, das er online gefunden hat. Es gibt Ähnlichkeiten, aber auch entscheidende Unterschiede. Wenn es sich um einen Code handelt, wurde er gegenüber dem Original angepasst. Sein Telefon klingelt, eine unterdrückte Nummer. Mr. Von. Eine männliche Stimme, kultiviert, englisch. Ich habe gehört, Sie sind aus Paris zurückgekehrt. Erik wird nervös. Wer ist da? Jemand, der besorgt ist über ihre Verwicklung in eine heikle Angelegenheit. Die Forschungen von Pater Dubois berührten Fragen der nationalen Sicherheit. Kirchengeschichte ist kaum. Wir wissen beide, dass dies über akademisches Interesse hinausgeht. Die Stimme wird härter. Sie wurden von einer Frau namens Sophia Reis angesprochen. Ich rate Ihnen dringend davon ab, sich mit Ihrer Klientin zu treffen. Wollen Sie mich einschüchtern? Ich warne Sie. Frau Reis arbeitet für Leute mit gefährlichen Absichten. Schauen Sie morgen in den Nachrichten nach einem Professor der Universität Barcelona, Javier Alvarez. Er hat mit Pater Dubois zusammengearbeitet. Die Verbindung wird unterbrochen. Erik sucht sofort online nach Professor Alvarez. Ein Experte für mittelalterliche christliche Handschriften, der derzeit ein Digitalisierungsprojekt in der Universitätsbibliothek leitet. Nichts Verdächtiges. Er wirft erneut einen Blick auf Sophias Visitenkarte, dann auf Pater Dubois' Tagebuch. Der Priester hatte ihm genug vertraut, um seinen Namen als Kontaktperson zu hinterlassen. Warum? Erik holt sein umstrittenstes Werk hervor. Das Buch, das seine Karriere in Oxford beendet hatte. Die Magdalena-Verschwörung argumentierte, dass historische Beweise die Bedeutung Maria Magdalenas im frühen Christentum belegten, einschließlich der Möglichkeit, dass sie Kinder hatte, die eine Blutlinie fortsetzten, die mächtige Kräfte zu verbergen suchten. Er war verspottet worden, seine Forschungen als Sensationsmache abgetan worden. Aber was, wenn Pater Dubois Beweise gefunden hatte, die seine Theorien stützten? Was, wenn falsche Quelle bedeutete, dass die Blutlinie existierte, aber einen anderen Ursprung hatte, als Erik angenommen hatte? Seine E-Mail piept mit einer Nachricht von einer unbekannten Adresse. Der Betreff lautet: Über das morgige Treffen. Der Text enthält nur ein Bild, einen Zeitungsartikel von vor 20 Jahren über den Tod seines Vaters. Diplomat stirbt offenbar durch Selbstmord. Die offizielle Version, an die Erik nie ganz geglaubt hatte. Unter dem Bild steht ein einziger Satz: Sie haben ihn auch getötet. Am Morgen erreicht Erik eine Nachricht, die ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Professor Javier Alvarez wurde tot in seiner Wohnung in Barcelona aufgefunden. Offenbar Selbstmord. Der Artikel erwähnt seine Arbeit an mittelalterlichen Manuskripten, aber nichts über Pater Dubois. Eriks Telefon klingelt erneut. Inspektor Rousseau. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Fragt sie ohne Umschweife. Über Professor Alvarez? Ja. Zwei Wissenschaftler, die mit Forschungen für den Vatikan in Verbindung standen, sind innerhalb einer Woche ums Leben gekommen. Ihre Stimme wird leiser. Die spanische Polizei hat etwas in Alvarez' Büro gefunden. Eine Liste mit Namen Forscher, die sich mit frühen christlichen Blutlinien beschäftigen. Ihr Name stand darauf, zusammen mit Pater Dubois und drei weiteren Personen. Eriks Mund wird trocken. Die anderen. Wir versuchen gerade, sie ausfindig zu machen. Sie hält inne. Ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber jemand vom britischen Geheimdienst hat uns heute Morgen kontaktiert und ausdrücklich nach Ihnen gefragt. Sie behaupten, es handle sich um eine Angelegenheit von nationaler Sicherheit. Der mysteriöse Anrufer von gestern Abend. Was haben Sie ihnen gesagt? Dass Sie in einer laufenden Ermittlung als Person von Interesse gelten. Mehr nicht. Eine weitere Pause. Seien Sie vorsichtig, Mr. Von. Was auch immer Pater Dubois entdeckt hat, es beunruhigt mächtige Leute. Nachdem er aufgelegt hat, läuft Erik in seiner Wohnung auf und ab, seine Gedanken rasen. Sein Vater hatte für den MI6 gearbeitet, nicht für den diplomatischen Dienst, wie offiziell behauptet wurde. Wenn jetzt der britische Geheimdienst involviert ist. Er holt einen Schlüssel hinter einem losen Ziegelstein in seinem Kamin hervor. Den Schlüssel zum Safe seines Vaters, der seit dessen Tod in einem Banktresor aufbewahrt wird. Erik hatte ihn nie geöffnet, aus Angst vor dem, was er darin finden könnte. Jetzt, da ihm klar wurde, dass er keine Wahl mehr hatte, die Morgenzeitungen liegen verstreut auf seinem Schreibtisch, darunter eine, die er zuvor nicht bemerkt hatte, geliefert, obwohl er kein Abonnement hatte. Die Schlagzeile lautet: Religionswissenschaftler debattieren über die Echtheit des Neuen Testaments. Ein ganz gewöhnlicher Artikel, bis auf einen Kaffeefleck, der einen Absatz über umstrittene Abstammungslinien in biblischen Genealogien umrandet. Eine Botschaft? Oder Paranoia? Sein Computer piept, eine E-Mail ist eingegangen. Ein Newsletter der Geschichtsabteilung der Universität Oxford kündigt eine Vortragsreihe zum Thema »Unterdrückte Erzählungen in der Religionsgeschichte« an. Der erste Vortrag, »Die Töchter Jerusalems, weibliche Blutlinien im frühen Christentum«. Erik starrt auf den Bildschirm, dann auf Sofias Karte. Das Treffen ist heute Abend. Der mysteriöse Anrufer hatte ihm davon abgeraten, hinzugehen. Inspektor Rousseau hatte angedeutet, dass er in Gefahr sein könnte. Aber Pater Dubois hatte ihm das Geheimnis anvertraut, das ihn das Leben gekostet hatte. Der Priester glaubte, dass Eriks umstrittene Theorien etwas für sich hatten. Er öffnet erneut das Tagebuch von Pater Dubois und studiert die Symbole. Wenn es sich um eine modifizierte Voynich-Chiffre handelt, liegt der Schlüssel zur Entschlüsselung vielleicht in seinen eigenen Forschungen, in den Teilen über Blutlinien, die Pater Dubois mit richtig markiert hatte. Als der Abend näher rückt, trifft Erik seine Entscheidung. Er wird an dem Treffen teilnehmen, aber nicht als der naive Akademiker, den sie erwarten. Er fotografiert die Seiten des Tagebuchs und schickt sie sich per E-Mail mit der Anweisung, sie an mehrere Kollegen weiterzuleiten, falls er die automatische Nachricht nicht innerhalb von 24 Stunden löscht. Dann ruft er ein Taxi, das ihn zur Bank bringt. Es ist Zeit, den Safe seines Vaters zu öffnen. Darin findet er Dokumente, eine kleine Pistole und einen versiegelten Umschlag, der mit der Handschrift seines Vaters an ihn adressiert ist, nur im Notfall zu öffnen. Vertraue niemandem, besonders denen nicht, die behaupten, den Glauben zu schützen. Erik bricht das Siegel und beginnt zu lesen. Kapitel 3. Der verschlossene Safe. Als Erik die Bank verlässt, klingelt sein Telefon. Der Umschlag seines Vaters lastet schwer in seiner Jackentasche. Mr. Vaughan? Hier ist Lawrence Sinclair von Sinclair & Emp Associates. Die Stimme ist klar und professionell. Ich vertrete den Nachlass Ihres Vaters. Erik bleibt stehen. Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben. Sein Nachlass wurde bereits geregelt. Nicht vollständig. Im Hintergrund raschelt Papier. Ich wurde angewiesen, Sie zu kontaktieren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen sind nun erfüllt. Welche Bedingungen? Das kann ich am Telefon nicht besprechen. Ich habe etwas für Sie. Einen zusätzlichen Gegenstand aus dem Nachlass Ihres Vaters. Können Sie mich in der alten Wohnung Ihres Vaters in Kensington treffen? Erik stockte der Atem. Die Wohnung wurde nach seinem Tod verkauft. Die Immobilie blieb in einem Treuhandfonds. Ihr Vater war sehr gründlich in seinen Vorkehrungen. Eine Pause. Die Adresse lautet 17 Winslow Gardens, Wohnung 3B. Ich treffe Sie dort in einer Stunde. Die Verbindung wird unterbrochen, bevor Eric antworten kann. Es beginnt zu regnen, als Erics Taxi vor dem eleganten Gebäude in Kensington hält. Die weiße Steinfassade glänzt nass im Nachmittagslicht, unverändert seit seinen Besuchen in seiner Kindheit. Ein Ort, den er nie wiederzusehen erwartet hatte. Ein Mann in einem maßgeschneiderten Anzug wartet unter dem Portikus, eine Lederaktetasche in der Hand. Mr. Vaughan? Lawrence Sinclair. Er streckt ihm die Hand entgegen und drückt sie fest. Ich entschuldige mich für die Kurzfristigkeit unseres Treffens. Woher wussten Sie, dass Sie mich heute kontaktieren müssen? Fragt Eric und mustert das ausdruckslose Gesicht des Anwalts. Ich habe eine Benachrichtigung erhalten, dass bestimmte Parameter erfüllt sind. Sinclair zieht einen Schlüssel aus seiner Tasche. Ich weiß nicht, um welche Parameter es sich handelt. Ich befolge lediglich Anweisungen. Die Fahrt mit dem Aufzug in den dritten Stock verläuft schweigend. Als sie 3B erreichen, schließt Sinclair die Tür auf und tritt beiseite. Kommen Sie nicht mit rein? Fragt Erich. Meine Anweisungen sind damit erledigt. Die Aktentasche enthält die rechtlichen Dokumente, mit denen das Eigentum auf sie übertragen wird. Er übergibt Eric den Schlüssel und die Aktentasche. Einen schönen Tag noch, Mr. Vaughan. Die Tür schließt sich mit einem leisen Klicken und lässt Eric allein in der Wohnung zurück, in der sein Vater seine letzten Jahre verbracht hat. Der Raum wirkt kleiner als in seiner Erinnerung, möbliert mit denselben antiken Möbeln aus seiner Kindheit. Eine Zeitkapsel, die 2 Jahrzehnte lang konserviert wurde. Staub bedeckt alle Oberflächen. Die Luft riecht mufflig, unberührt. Doch irgendetwas fühlt sich seltsam an, als wäre kürzlich jemand hier gewesen. Ein sauberer Weg durch den Staub auf dem Parkettboden. Ein Stuhl, der leicht schief steht. Eric geht vorsichtig durch die Wohnung, Erinnerungen kommen zurück. Sein Vater am Schreibtisch, umgeben von Papieren, die er schnell versteckte, wenn Eric hereinkam. Die verschlossene Tür zum Arbeitszimmer. Die leisen Telefongespräche, die aufhörten, wenn Eric auftauchte. Der Messingschlüssel von Pater Dubois fühlt sich warm in seiner Tasche an. Eric holt ihn heraus und dreht ihn in seiner Handfläche. Kein moderner Schlüssel, etwas älteres, handgefertigt. Die Art, die für antike Möbel verwendet wird, oder? Sein Blick wandert zu des Vaters Arbeitszimmer. Der einzige Raum in der Wohnung, den er nie betreten dürfte. Die Tür ist jetzt unverschlossen und im Raum stehen ein großer Schreibtisch, Bücherregale und an der gegenüberliegenden Wand ein Gemälde von Jerusalem. Nichts Außergewöhnliches, bis auf den kleinen Safe, der unter dem Perserteppich in den Boden eingelassen ist und dessen Existenz durch eine leichte Unebenheit der Dielen verraten wird. Eric kniet sich hin, zieht den Teppich zurück und findet eine Metallplatte. Kein Schlüsselloch ist zu sehen, nur eine glatte Oberfläche. Er fährt mit den Fingern an den Rändern entlang und tastet nach einem Mechanismus, als sein Daumen auf eine kleine Vertiefung stößt. Er drückt darauf. Und eine Klappe gleitet auf und gibt ein Schlüsselloch frei. Der Messingschlüssel passt perfekt. Er dreht sich mit einem lauten Klicken. Der Safe öffnet sich und gibt den Blick auf eine lederne Mappe frei, die vom Alter vergilbt ist. Eric hebt sie vorsichtig heraus, trägt sie zum Schreibtisch und öffnet sie im Licht. Darin befindet sich ein Fragment einer alten Handschrift. Das Pergament ist brüchig und verfärbt. Der Text scheint in Latein zu sein, mit koptischen Anmerkungen am Rand. Trotz seiner Kenntnisse in alten Sprachen sind einige Passagen nicht sofort zu übersetzen, da sie Begriffe enthalten, die ihm unbekannt sind. Ein Satz wiederholt sich immer wieder. Sanguis perpetuum, ewiges Blut. Unter dem Manuskript liegt eine Sammlung von Fotografien, Schwarz-Weiß-Bilder von etwas, das wie eine alte äthiopische Kirche aussieht, die in Fels gehauen ist. Die Innenaufnahmen zeigen Wandmalereien mit biblischen Szenen, aber mit ungewöhnlichen Elementen. Auf einem steht eine Frau neben Christus und hält etwas, das wie ein Kind aussieht. Ihre Gesichtszüge sind klar und individuell, nicht die typischen generischen Darstellungen der mittelalterlichen religiösen Kunst. Am Ende der Mappe findet Eric eine aus einem Tagebuch herausgerissene Seite, die auf beiden Seiten mit der unverkennbaren Handschrift seines Vaters beschrieben ist. 17. März 1999. Das Manuskriptfragment bestätigt, was er in Äthiopien entdeckt hat. Die Blutlinie endete nicht in Golgatha. Sie wurde weitergeführt, geschützt von denen, die die wahre Botschaft verstanden. Die Custodes Veritatis haben dieses Geheimnis jahrhundertelang bewahrt und jeden eliminiert, der ihnen zu nahe kam. Ich habe die Abstammungslinie über Alexandria nach Äthiopien und dann nach Frankreich zurückverfolgt. Die Templer wussten davon. Ebenso bestimmte Fraktionen im Vatikan. Das erklärt ihr Interesse an MS Arbeit und warum sie Eriks Forschungen überwacht haben. Er ist näher dran, als er ahnt, aber er sucht in der falschen Richtung. Wenn sie entdecken, dass ich Beweise gefunden habe, werden sie mich zum Schweigen bringen, so wie sie es mit er getan haben. Ich habe dafür gesorgt, dass Erik den Schlüssel erhält, falls mir etwas zustößt, aber erst, wenn die Zeichen darauf hindeuten, dass er bereit ist. Die Verbindung zu Dubois ist die letzte Bestätigung. Die Custodes glauben, dass sie den Glauben schützen. In Wirklichkeit fürchten sie, was die Wahrheit ihrer Macht antun würde. Die Blutlinie ist nicht nur eine historische Kuriosität, sie ist noch heute lebendig. Erik liest den Eintrag zweimal, seine Hände zittern. Sein Vater wusste von der Blutlinie, hatte Nachforschungen angestellt, war offenbar dafür gestorben. Und irgendwie war Pater Dubois im Besitz des Schlüssels zu diesem Safe gewesen. Ein Schlüssel, der für Erik bestimmt war. Er kehrt zu dem Manuskriptfragment zurück und bemüht sich, die unbekannten Begriffe zu übersetzen. Der Text scheint eher eine historische Abhandlung als ein religiöses Dokument zu sein und beschreibt eine Reise von Jerusalem nach Alexandria nach dem, was als die große Täuschung bezeichnet wird. Eine Passage fällt ihm ins Auge. Et portavit secum infans sanctus, sanguis Christi in venis aius. Custodes veritatis jura verunt protegere linium sanguinis usque ad finem temporum. Und sie trug das heilige Kind mit sich, das Blut Christi in seinen Adern. Die Custodes Veritatis schworen, die Blutlinie bis zum Ende der Zeit zu schützen. Erik lehnt sich zurück, seine Gedanken rasen. Die Custodes Veritatis, die Wächter der Wahrheit. Eine Gruppe, die sein Vater erwähnt hatte und die offenbar dafür verantwortlich war, eine geheime Blutlinie zu schützen und diejenigen zu eliminieren, die sie entdeckt hatten. Dieselbe Gruppe, die wahrscheinlich Pater Dubois getötet hat. Und seinen Vater. Die äthiopischen Fotos zeigen eine Kirche, die Erik aus seinen Studien der christlichen Architektur nicht kennt. Die Schnitzereien lassen auf das 4. oder 5. Jahrhundert schließen, aber der künstlerische Stil ist ungewöhnlich, eine Mischung aus byzantinischen Elementen und eindeutig afrikanischen Merkmalen. Er untersucht die Wandmalereien genauer. Die Frau, die neben Christus steht, hat eine frappierende Ähnlichkeit mit traditionellen Darstellungen der Maria Magdalena, aber das Kind in ihren Armen widerspricht allen offiziellen Lehren der Kirche. Ein plötzliches Geräusch aus dem Flur lässt Erik erstarren. Schritte nähern sich der Wohnungstür. Ein Schlüssel wird in das Schloss gesteckt. Er legt die Unterlagen schnell zurück in die Mappe, schiebt sie in seine Umhängetasche und schließt den Safe. Keine Zeit, den Teppich wieder richtig zu platzieren. Die Haustür öffnet sich, als Erik aus dem Arbeitszimmer tritt. Eine Frau mittleren Alters kommt herein und bleibt abrupt stehen, als sie ihn sieht. Wer sind Sie? Wie sind Sie hier hereingekommen? Ihr Akzent ist osteuropäisch, Ihr Blick misstrauisch. Ich bin Erik Von. Das war die Wohnung meines Vaters. Er hält den Schlüssel hoch. Ich habe sie gerade übernommen. Ihr Gesichtsausdruck verändert sich, als sie ihn erkennt. Der Sohn von Herrn Richard? Er hat von Ihnen gesprochen. Sie entspannt sich ein wenig. Ich bin Irina. Ich putze hier einmal im Monat. Seit 20 Jahren halte ich die Wohnung in Ordnung. Für was? Herr Richard sagte, eines Tages würde sein Sohn kommen. Sie mustert sein Gesicht. Sie sehen ihm ähnlich. Hat mein Vater noch etwas hier gelassen? Eine Nachricht? Sie schüttelt den Kopf. Nur Anweisungen, die Wohnung in Ordnung zu halten. Und nach einem Mann mit einem Messingschlüssel Ausschau zu halten. Ihr Blick fällt auf Eriks Hand, die immer noch den Schlüssel von Pater Dubois umklammert. So einen. Was sollten Sie tun, wenn jemand mit diesem Schlüssel kommt? Ihm das hier geben. Sie greift in ihre Tasche und holt ein gefaltetes Stück Papier hervor. Herr Richard sagte, wenn der Mann mit dem Schlüssel sein Sohn ist, soll ich ihm auch sagen. Was du suchst, ist nicht das, was du denkst. Das Blut ist nicht das Wunder. Die Wahrheit ist es. Erik nimmt das Papier und faltet es auf. Eine Reihe von Zahlen und Buchstaben. Vielleicht Koordinaten oder ein Code. Wann haben Sie meinen Vater zuletzt lebend gesehen? Irinas Miene verfinstert sich. Am Tag, bevor er sich angeblich umgebracht hat. Er war kein Mann, der so etwas tun würde. Er hatte Angst, ja, aber er war entschlossen. Sie bekreuzigt sich. Er sagte zu mir, Irina, wenn dir etwas zustößt, denk daran. Die Kirche hat ihre Macht auf Knochen aufgebaut, aber ihre Zukunft hängt vom Blut ab. Die gleichen Themen, Blut, Abstammung, Geheimnisse. Eriks Vater hatte dieselben Dinge untersucht, die später Pater Dubois das Leben gekostet hatten. Und die nun Erik selbst bedrohten. Danke, Irina. Er steckt das Papier in seine Tasche. Ich werde vielleicht noch einmal mit Ihnen sprechen müssen. Ich bin jeden ersten Dienstag hier. Sie zögert. Seien Sie vorsichtig, Mr. Von. Ihr Vater war ein guter Mann. Diejenigen, die ihm Schaden zugefügt haben, beobachten sie immer noch. Nachdem Irina gegangen ist, kehrt Erik ins Arbeitszimmer zurück und sucht nach weiteren Hinweisen. In den Bücherregalen stehen Bände über Religionsgeschichte, alte Sprachen und Kryptographie. Viele davon zu denselben Themen, die auch Eriks eigene Regale füllen. Hinter einer Reihe von Büchern entdeckt er ein verstecktes Fach mit einem kleinen Notizbuch. Darin findet er weitere Handschrift seines Vaters. Namen, Daten, Orte. Viele davon sind durchgestrichen. Notizen über vatikanische Beamte, Religionswissenschaftler, archäologische Ausgrabungen. Ein Name springt ins Auge, Sophia Reis, daneben eine Notiz. Tochter von der Vertrauenswürdig? Dieselbe Sophia, die Erik wegen der Entdeckung von Pater Dubois kontaktiert hatte. Sein Handy vibriert, eine SMS von einer unbekannten Nummer. Treffpunkt geändert. Café Noir, Soho, 20 Uhr. Komm allein. Erik wirft einen Blick auf seine Uhr. Noch 3 Stunden bis zum Treffen. Genug Zeit, um in seine Wohnung zurückzukehren, seine Erkenntnisse zu überprüfen und sich vorzubereiten. Als er die Wohnungstür abschließt, läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Sein Vater hatte jahrelang Nachforschungen über die Blutlinie angestellt. Pater Dubois hatte diese Arbeit fortgesetzt. Beide Männer waren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Jetzt war Erik im Besitz dessen, was sie entdeckt hatten. Fragmente einer Wahrheit, für die man töten würde. Und heute Abend würde er die Tochter von jemandem treffen, den sein Vater gekannt hatte. Jemand, der nur als er identifiziert wurde. Die gleichen Initialen, die in dem Tagebuch seines Vaters standen. Das Manuskriptfragment bestätigt, was er in Äthiopien entdeckt hatte. War er Sophias Vater? Und wenn ja, was war mit ihm geschehen? Der Regen hat aufgehört, aber es wird dunkel, als Erik ein Taxi heranwinkt. Die Last der Geschichte, sowohl der alten als auch der persönlichen, legt sich wie ein Leichentuch um ihn. Sie haben das Testament der vergessenen Könige gehört. Kapitel 1-3 von Sebastian Mörk.